mir auf den Mond. Komm auf den Mond, komm auf den Mond. Der ist noch unbewohnt. Noch unbewohnt, noch unbewohnt. Kann man sich dort gefahrlos küssen, werden wir erforschen und probieren müssen. Dann wird noch festgestellt. Noch festgestellt, noch festgestellt. Wie sich das Herz verhält. Das Herz verhält, das Herz verhält. Schlägt es normal in Liebesdingen, ist es ruhig oder droht es zu zerspringen. Steige ein in die Rakete und das Ziel wird bald erreicht. Das ist nicht leicht und doch vielleicht hast du den Mut. Wenn ich dich herzlich bitte, komm mit mir auf den Mond. Komm auf den Mond, komm auf den Mond. Der ist noch unbewohnt. Noch unbewohnt, noch unbewohnt. Wir wollen nicht mehr länger warten, halt dich fest. Wir starten zum Mond. Und doch vielleicht hast du den Mut, wenn ich dich herzlich bekomme, mit mir auf den Mond. Komm auf den Mond, komm auf den Mond. Der ist noch unbewohnt. Noch unbewohnt, noch unbewohnt. Wir wollen nicht mehr länger warten, halt dich fest. Wir starten zum Mond. Mond hat Boogie. Boogie, Boogie, Boogie. Mond hat Boogie. Boogie, Boogie. Wir wollen nicht mehr länger warten, halt dich fest. Wir starten zum Mond. Doch in der Breite war sie viel zu schmal.

diese Welt entfliehen. In einem rosa Luftballon, so richtig groß und schwerelos. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber bitte, bitte, c'est la vie. Ich träume schon, er fliegt davon. Ich möchte einmal nur mit Erika, oh, oh, oh, in einem rosa Luftballon. Ich möchte einmal nur mit Erika, oh, oh, oh, in einem rosa Luftballon. In dieser Welt entfliehen. Mit dir allein im weiten All. Bei uns ist immer Maskenball. Ich will entfliehen, weiß nicht wohin. Oh, aber bitte, bitte, c'est la vie. Ich träume schon. Es begrüßt Sie Jürgen Eger aus der Hauptstadt. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Frische Musik mit Originalerinnerungen. 7 bis 10, das frische Morgenprogramm von DDR 1. Gut gelaunt mit bekannten Titeln in den Tag. Und ab 9 Uhr die verrückte Stunde. DDR 1. Egal, ich nahm's doch hin, ich kenn ihn schon. Mal schlägt er für mich Purzelbaum, mal findet er kein Wort. Mal küsst er mich tags wie im Traum, mal bleibt er Wochen fort. Mal trägt er im Kalender groß das Hochzeitsdatum ein. Wenn ich mich freu, dann meint er bloß, das muss ein Irrtum sein. April, April, April, April, wann weiß der Mann mal, was er will? Mal sagt er ja, mal sagt er nein, er spielt Gewitter und Sonnenschein. April, April, April, April, mal braucht er auf, mal schweigt er still. Mal kommt er wild, mal super. Schau ohne seine Art. Hab ich zwei Karten fürs Konzert, trabt er zum Fußball hin. Will ich zum Sport, dann zieht und zerrt er mich in Schwanensee. Zieh ich mich an, zieht er sich aus, zieh ich mich an, oh nein. Nicht was ihr denkt, dann stürmt er raus zu seinem Skatverein. April, April, April, April. Wann weiß der Mann mal, was er will? Mal sagt er ja, mal sagt er nein. Er spielt dir Winter und Sonnenschein. April, April, April, April. Mal brast er auf, mal schweigt er still. Mal kommt er wild, mal super zart. Ist das nur Schau oder seine Art? Fragt er nochmal, ob ich ihn will, dann sag ich danke, April, April. Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, kleine, freche, schlaue Biene Maya. Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, Maya, Maya, erzähl. Thank you. wenn ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese geh und kleine Bienen fliegen seh, denk ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, frecke, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Das Tor geht's in die kleine Stadt. Ich stell mir vor, dass sie Gesichter hat, so ehrwürdig weise wie in Öl gemalt. Doch der Maler starb im Armenhaus, er wurde kaum bezahlt. Immer weiter, Brücke am Fluss, ich weiß nicht, wie der heißt. Angler im Kahn, sie hoffen, dass was beißt. Ja, sie warten Stunden, erträumen nicht viel. Aber wir müssen uns beeilen, verpfändig unser Ziel. Weiter, weiter, immer weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Tanzen gehen ins Sterncafé und ich beim Cha-Cha-Cha mich vor dir dreh, dann stellst du dir den Mond von hinten vor. Du hast nen kleinen Mann im Ohr. Wenn du den ersten Kuss mir endlich schenkst und ich dich zärtlich frag, woran du denkst, dann sagst du Raumschiff mit Atommotor. Du hast nen kleinen Mann im Ohr. Das Glück fliegt mit Raketenpost bald von Stern zu Stern. Und dann kommt auch zu dir ein Brief, da steht, ich hab dich gern. Wunderbar. Sonnenklar, ich habe dich immer gern. Ja, es ist sonnenklar, ich liebe dich. Mit deinem Mondenklaps und Sternenstich. Denn du hast Optimismus und Humor. Du hast nen kleinen Mann im Ohr. Glück fliegt mit Raketenpost, bald von Stern zu Stern. Und dann kommt auch zu dir ein Brief, da steht, ich hab dich gern. Wunderbar. Sonnenklar, ich habe dich immer gern. Ja, es ist sonnenklar, ich liebe dich. Mit deinem Mondenklaps und Sternenstich. Denn du hast Optimismus und Humor. Du hast nen kleinen Mann im Ohr. Oh la la. Ich hab nen kleinen Mann im Ohr. Einen kleinen Mann im einen kleinen Mann im Ohr. Für menschlichen besseren Lohn. Wir haben uns die Macht, die Arbeit gegeben, mit gleichen Rechten, mit gleicher Pflicht. Gemeinsam wir kommen um ein besseres Leben. Im Klassenkampf sind wir die dritte Schicht. Dank unseren Müttern, die uns geboren, geben das Leben mit Arbeit zurück. Was wir bekamen, geht nie mehr verloren. Schulen, Fabriken, die Republik. Ihr habt uns die Macht, die Arbeit gegeben. Mit gleichen Rechten, mit gleicher Pflicht. Gemeinsam wir kommen um ein besseres Leben. Im Klassenkampf sind wir die Kriegsschicht. Wir machen mit euch gemeinsame Kasse, die erste Rate ist schon dabei. Wir sind die Zukunft der Arbeiterklasse, Söhne der Väter und der Partei. Ihr habt uns die Macht, die Arbeit gegeben, mit gleichen Rechten, mit gleicher Pflicht. Gemeinsam wir kommen um ein besseres Leben. Nachrichten. Beginnen wollen wir heute mit einer Zahl des Tages. Gegen den wegen Corona geltenden Teil-Lockdown liegen beim Bundesverfassungsgericht bislang 4 Verfassungsbeschwerden und 2 Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor. Nach Angaben der Zeitungen der Funke Mediengruppe Samstag zählte das Gericht in Karlsruhe zum Thema Corona bisher insgesamt 518 Verfassungsbeschwerden. Samstag, der 7. November 2020. Auch die USA verzeichnen mit mehr als 127.000 Corona-Neuinfektionen den dritten Tag in Folge einen Höchstwert. Auch die Ukraine meldet einen Höchststand der Corona-Neuinfektion. Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hat in einer Rede angekündigt, ab seinem ersten Amtstag einen Plan zur Kontrolle der Coronavirus-Epidemie umsetzen zu wollen. Aha. Ab Sonntag gilt ganz Italien als Risikogebiet. Auch bei weiteren Regionen in anderen europäischen Ländern werden Risikogebietsernennungen erwartet. Ab Sonntag wird die Quarantäne bei Einreisen aus Risikogebieten verkürzt. Dänemark geht drastisch gegen eine neue Corona-Variante vor, die zuerst bei Nerzen aufgetreten ist. Millionen Pelztiere wurden getötet. Die Weltgesundheitsorganisation will die Situation genauer untersuchen. Auch in den Niederlanden und in Spanien wurden im Sommer infizierte Zuchtnerze getötet. Angesichts seines Vorsprungs in wichtigen Bundesstaaten bei der Wahl in den USA hat sich der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden siegessicher gezeigt. In Österreich wird die Frage lauter, wie es zu dem Terroranschlag von Wien kommen konnte. hat der Verfassungsschutz zu langsam auf Warnungen aus dem Ausland reagiert. Österreich schließt zwei Moscheen. Die EU hat wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Belarus, Weißrussland Sanktionen gegen den Präsidenten Lukaschenko und 14 weitere Personen verhängt. Damit werden Konten eingefroren und Visabeschränkungen erlassen. Bei einem runden Tisch in Wien haben gestern unter Ausschluss der Öffentlichkeit prominente Vertreter der weißrussischen Zivilgesellschaft mit österreichischen Experten und Diplomaten konferiert. 26 Lehrer wurden im Südosten der Türkei festgenommen. Verbindungen zur PKK werden vorgeworfen. Bundesaußenminister Maas hat in einer Konferenz Stellung zur geopolitischen Situation in der Welt genommen und vor weitgehenden Konsequenzen gewarnt. Er warnt direkt vor einem größten Rüstungswettlauf seit Ende des Kalten Krieges. Die USA verhängen Sanktionen gegen Hisbollah-Verbündete im Libanon. Der russische Präsident Putin soll nach Angaben der britischen Boulevardzeitung The Sun kurz vor seinem Rücktritt stehen. Der Grund, der Staatschef, zeigt angeblich erste Symptome für eine Parkinson-Erkrankung. Kreml-Sprecher Peskow hat die Gerüchte jedoch zurückgewiesen und auf Putins ausgezeichneten Gesundheitszustand verwiesen. Ein mit einem Büromesser bewaffneter Mann ist in einer Pariser Vorstadt festgenommen worden. Im Streit um die mutmaßliche Vergiftung des russischen Kreml-Kritikers Nawalny haben die russischen Behörden die endgültige Diagnose der heimischen Ärzte bekannt gegeben. Der Verdacht auf Vergiftung hat sich demnach nicht bestätigt. Russlands Generalstaatsanwaltschaft hat eine Antwort aus Deutschland auf ihre Rechtshilfegesuche in Bezug auf den Fall Nawalny bekommen. Doch statt angefragten Angaben beinhaltet das deutsche Dokument Ersuche um zusätzliche Angaben zu dem Fall. In ganz Syrien hat es am Freitag keinen Strom gegeben, wie die Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf das Energieministerium des Landes meldet. Der Bau einer Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin kommt derzeit nicht wie geplant voran. Der Grund ist nach Angaben der deutschen Presseagentur eine fehlende Genehmigung des Landesumweltamts Brandenburg für den Antrag auf vorzeitige Zulassung der Montage eines Teils der Lackiererei und die Rodung von 93 Hektar Wald. Ein Passagierzug ist Medienberichten zufolge im Süden Spaniens wegen heftigen Regenfällen teilweise entgleist. Heute ist es in Deutschland nach Auflösung von Nebelfeldern vielfach sonnig. In manchen Niederungen Süddeutschlands bleibt es ganztägig neblig trüb, 3 bis 18 Grad. Die nächsten Tage mehr Nebel im Ostseeumfeld, sonst sonnig. Mehr Wolken und örtlich Regen im Westen und Südwesten. Die nächsten Tage bleiben ruhig. Unser Haus.

7, 8, 12. Zur Erholung kommt ein Musikproduzent in die Obersteiermark. Aha, es ist der Agent mit dem Richard für den Dreh, der kommt direkt aus New York. Naja, wacht auf in der Früh durch ein Jodeln vis-à-vis und da wird ihm plötzlich sonnenklar. Ja, ja, der Mann, der da jodelt, ist ein Genie, das ist der neue Star. Er sagt, hey man, Sepp, du weißt nicht, wer ich bin, nun denn, surprise, surprise. Auf der Music Scene heiße ich Mr. Platin, sag an, was ist dein Preis? Sepp, Sepp, are you ready for the nap? Die Zukunft ist der Alpenrap. Sepp, Sepp, mach sie heiß mit deinem Edelweiß. Der Sepp sagt, ho, ho, ho. Der Mann from the West wird immer mehr gestresst, denn der Sepp versteht ihn nicht. Ah, doch er gibt nicht auf und sagt, you are the best, weil er den Dollar riecht. Er sagt, Mann der Berge, jetzt kommt unsere Zeit, ich höre schon den Applaus. Aha, die Masse schreit nach Seppels Delight, komm, lass die Gänse raus. Unsere erste Single heißt Steil am Seil, die LP heißt Alpenglühn. To be on top ist unser Job in L.A. und auch in Wien. Sepp, Sepp, sei kein Depp, die Zukunft ist der Alpenrap. Sepp, Sepp, mach sie heiß mit deinem Edelweiß. Der Sepp sagt, ho, ho, ho. Es fängt der Agent zu transpirieren an und sagt sich leise Shit. Seine Nerven sind gespannt wie eine Drahtseilbahn, denn er beißt auf Granit. Er sagt, sei kein Fool, bleib immer cool, zeig ihnen deine Wade. Denk an die Girls, an den Swimmingpool und an die Hitparade. Der Musikagent ist total am End, denn er hat alles versucht. Er sagt, bye bye, ihr Dollar, kriegt den Höhenkoller und stürzt sich in die Schlucht. Tafel, Tafel, sag mal wie, da geht ihr dahin. Jetzt brauch ich ein Einzieher und ich sei mal rein. Ich so, ho, ho, ho, drei Hunde, Jude, ho. Warum und wieso, ho, ho, ho, drei Hunde, Jude, ho. Aber ich bleib lieber da, aber Ladies and Gentlemen, Madame Monsieur, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftkraft. Soeben gelandet Landebahn 3 aus Österreich, Roxanne. Charlie!

DDR 1. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hé, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht. Maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen en van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan, dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken, waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand, maar er is niets aan de hand. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht. Maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet. De Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met de rotgang wordt genoten en waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, Zeeuwse kust, waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar dat is zoals het gaat. Aan de kust. Es begrüßt Sie Jürgen Eger aus der Hauptstadt. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Frische Musik mit Originalerinnerungen. Immer am Sonnabend von 13 bis 14 Uhr bieten wir Ihnen ein musikalisches Dessert der besonderen Art. DDR 1. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luft. Von unseren russischen Kollegen auf Landebahn 9. Veselyo Rebiata. Uishim Bziegada Berset. Девчонки дразнили ее за веснушки, и

Hier ist Radio DDR mit der Sendung Musikalische Luftfracht, Tanzmusikneuheiten des Auslands. Landebahn 3, eine Luftfracht aus der Provinz. Ein Ensemble nach der Bande von Jesse James benannt. Gegründet in Cleveland, Ohio 1966. 1971 in der US-amerikanischen Hitparade. Die James Gang. Ihre Luftfracht, Ihr Samstagvormittag, DDR 1. Hier ist Radio DDR mit der Sendung Musikalische Luftfracht, Tanzmusikneuheiten des Auslands. Kennwort Luftfracht, gute alte Bekannte. Alice's drive.

interessante Koproduktion tschechoslowakischer und jugoslawischer Studios. Der ganze Kram liegt etwas schief, weil ein paar Mädchen verdient in schöne Beine am Ufer stehen. Ein Mann und eine Frau. Zwei ist die Schöne sogar, das Weißwechsel einsam und klar. Das wusste auch schon Adam, als er sie die Eva nahm. Guten Tag, schöne Frau. Ein Import aus Prag in russischer Sprache, Karl Gott. Poznicha sponačným lugám. Ярмарка едет в гости к нам. Праздник веселый едет, чтобы светлей на свете людям было жить и городам. На этот раз быть может нас сумеет сосватать навек раз. В толпе густой поймешь ты, что в сердце пришла весна. В толпе густой тебе я впервые взгляну в глаза. И не тая, скажу там я все то, что так долго не мог тебе сказать. Ну, а если тебе опять я люблю, не решусь сказать. Берегу это слово в сердце своем и снова буду я надеяться и ждать. На этот раз, быть может, нас сумеет сосватать навек она. До сердца пришла весна. В толпе людской, в толпе густой тебе я впервые взгляну в глаза. И не тая, скажу там я все то, что так долго не мог тебе. Nachrichten. Beginnen wollen wir heute mit einer Zahl des Tages. Gegen den wegen Corona geltenden Teil-Lockdown liegen beim Bundesverfassungsgericht bislang 4 Verfassungsbeschwerden und 2 Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor. Nach Angaben der Zeitungen der Funke Mediengruppe Samstag zählte das Gericht in Karlsruhe zum Thema Corona bisher insgesamt 518 Verfassungsbeschwerden. Samstag, der 7. November 2020.

Roger. Interflug 953, clear to land 07 right. Wind 090 degrees, 3 meters per second. Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftfracht. Über den großen Teich eine Luftfracht unserer amerikanischen Kollegen. Ein Top-Ten-Hit aus den 70er Jahren aus den USA, Mark Lindsay, Arizona. She must belong to San Francisco. She must have lost her way. Post in a poster, a poncho in Cisco. One California day. She says she believes in Robin Hood and Brotherhood and colors of green and gray. And all you can do is laugh at her. Doesn't anybody know how to pray? Arizona, take off your rainbow shades. Arizona, have another look at the world in my mind. Arizona, cut off your Indian braids. Arizona, hey, won't you go my way? Strip off your pride, you're acting like a teeny bopper runaway child. And scrape off the paint from the face of a little town saint. Arizona, take off your hobo shoes. Arizona, hey, won't you go my way? You gotta follow me up to San Francisco. I will be guide your way. I'll be the Count of Monte Cristo. fall in the hay. And I'll be with you in East Side Stable, anything to make you stay. Mit dem Vermerk Novum landeten am Montag auf dem Flughafen Bandkartons vom rumänischen Rundfunk. Als nächstes Musikimporte aus Skandinavien. Luftfracht. Meine Damen und Herren, Daragio Gosti, Ladies and Gentlemen, Madame Monsieur, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftfracht. Eine Mitteilung für Ihr Radio auf Startbahn 2 aus Kanada. Message on the radio. Trans X. Thank you. Samstagvormittag 10 bis 12 auf DDR 1. Die Luftfracht, internationale Produktionen. Mehr Informationen www.ddr1.de. Auf Startbahn 5, ein Reggae-Künstler aus Polen, Gideon Jerubaha. Rewolucja w niespokojnym głosie tłumu drży. Rewolucja! Choć nikt nie widział jej i wszyscy śpiewają tak. Rewolucja! Rewolucja da ci płomień, byś mógł nocą iść. W blasku tęczy odnajdzie białe światło. Wszyscy cieszą się i tańczą i słychać śpiew. Rewolucja! Rewolucja! Rewolucja! Rewolucja! Chcą pokazać nam swój bajeczny świat. Czarem słowa rozepną w sercach tęczę, a rozszczepione reakcje zawrócą w jeden wspólny jasny blask. Rewolucja! Rewolucja! Rewolucja! Rewolucja! I drzewa są zielone, wszystko nagle zmienia się. I człowiek jest światłem. Więc stań i świeć i życie swe poprowadź jasną drogą. Radość z rozpaczy wyłoni się. A wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, wtedy Babilon rozkruszy się. A wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, wtedy Babilon rozpadnie się. Rewolucja! Rewolucja! Rewolucja! Rewolucja! Seid dabei, das OZ-Topspiel am Samstag. Hansa Rostock gegen Viktoria Köln. Die OZ-Siegquote von Hansa Rostock liegt aktuell bei 1,83. Alle Wettmöglichkeiten und Quoten jetzt in jeder teilnehmenden Lottoannahmestelle und in der OZ-Sport-App. OZ, die Sportwette. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Sportwetten können süchtig machen. Infos und Hilfe unter bzga.de. Ladies and Gentlemen, Madame Monsieur, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftfahrt. Soeben gelandet Startbahn 4, eine US-amerikanische Künstlerin mit einem Hit aus der Schweiz. Language is a virus, Laurie Anderson. Paradise is exactly like where you are right now. Only much, much better. Saw this guy in the train. Seems to have gotten stuck in one of those abstract chances, and he was going and Fred said, I think he's in some kind of pain, I think it's a pain cry, and I said, pain cry, then language is a virus, language, it's a virus,

Hier ist Radio DDR mit der Sendung Musikalische Luftfracht, Tanzmusikneuheiten des Auslands. Eine Luftfracht der besonderen Art, die französischen Schauspieler Romy Schneider und Michel Piccoli, das Lied der Helene. Als du fortgingst von hier, blieb dein Lächeln bei mir, dein Lebwohl. C'est ma vie, ma vie. Ganz nah ist dein Gesicht, doch ich sehe dich nicht. C'est ma vie. Das Leben hat uns getrennt. Meine Hände sind leer, meine Tage sind einsam, ich denke an nichts, ich fühle nur, wie groß unsere Liebe war. Stunden, die wir verbracht, da Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftfracht. Aus den frühen Jahren der Luftfracht 1972, I Play and Sing, auf Landebahn 4, Tony Orlando und Dawn. When they ask me for my autograph, I catch you in the corner of my eye, and I know that smile upon your face. The hard life on the south side to the spotlight here on the stage. Now watch me play. Hear me sing. La la la la la la la. I play. von Orlando in New York City. Das war mit einem Hit aus dem Jahr 1972, das Trio Dawn. Sie hören die Luftfracht am Samstagvormittag, internationale Produktionen auf DDR 1. Guten Tag, schöne Fans. Eine Rockballade aus Schweden auf Stadtbahn 8. Europe mit Carrie. Es begrüßt Sie Jürgen Eger aus der Hauptstadt. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Frische Musik mit Originalerinnerungen. DDR 1. DDR1. Kennwort Luftfahrt. Luftrock aus Polen. Bubudu, Jamam, Figola, Startbahn 4. Landebahn 3, eine Luftfracht aus Übersee. Der Saxophonist Leroy Gomez, Gypsy Woman. We'll be right back. A lovely woman in motion, with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark. That hypnotized me with love. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. Whoa. She danced around and round melody. From the fireplace was all aglow. How she enchanted me. Es begrüßt Sie Bernd Brecht. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR 2. DDR 1. DDR 1. Es begrüßt Sie Jürgen Eger aus der Hauptstadt. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Frische Musik mit Originalerinnerungen. DDR 1. Meine Damen und Herren, da der Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftfahrt. Erreicht hat uns ein Import aus Genua, Italien. Mattia Bazzar, 9. Journalisti d'altra ein knisternder Import unserer italienischen Kollegen, Adriano Celentano, auf Englisch singend Don't Play That Song. Yeah. Sie hören Ihre Luftfracht am Samstagvormittag auf DDR 1, gelandet auf Startbahn 5 und jetzt auf dem Highway unterwegs auf dem blauen Billy Idol. I go up to stratosphere. Hier ist Radio DDR mit der Sendung Musikalische Luftfracht, Tanzmusikneuheiten des Auslands. Hören Sie eine Luftfracht auf Landebahn 7, Chris Rear. Ihre Luftfracht, Ihr Samstagvormittag, DDR 1. Mit Opa zum März, da kam mit Opa zum März, da kam. like dreamers do. Touch your heart, you're the queen of broken hearts. Oh, we are daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game, you break the rules. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. You're wrong.

washed away. Rinse out the colors of your eyes. Pulling the gun down on the bedside table. I must have realized it wasn't the rain that made the difference. I could have sworn it wasn't me. Yet I did it all so coldly, almost slowly. Es begrüßt Sie Bernd Brecht. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Samstagabend Tanzmusik auf DDR 1. DDR 1. Oh,

zu geben, wir waren bereit, gar nichts bereut, und unsere Sachen, sie liegen verstreut um unser Bett. Ich halt mich in deinen Armen versteckt. Ein Regen fiel aus Tränen und Schweiß, ein Regen fiel so warm und lass es noch tausende Male geschehen. Ein Regen fiel aus Tränen und Schweiß, ein Regen fiel so warm und gleich. Me.